Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday I told you that today I would tell you more about this incredible thing that happens when we rejoice, when we suffer. Gestern habe ich dir gesagt, dass ich dir heute mehr über diese sagenhafte Sache erzählen werde, die passiert, wenn man sich im Leiden freut. Look what he says. Schau, was er sagt. Instead, continue to rejoice, for you in a measure have shared in the sufferings of the Anointed One. Stattdessen freut euch viel mehr weiterhin, denn ihr habt in gewissem Maße Anteil an den Leiden des Gesalbten teilgenommen. Look at this. Schau mal. When we as Christians suffer, we rejoice. Why? Wenn wir als Christen leiden, warum freuen wir uns? Because we can share in the suffering of Jesus. Weil wir an den Leiden Jesu teilhaben können. Isn't it interesting that the guy who says it is a guy who didn't want to suffer with Jesus? Ist es nicht interessant, dass derjenige, der das sagt, derjenige ist, der nicht mit Jesus leiden wollte? Now he considers this an honor, a privilege. Jetzt betrachtet er dies als eine Ehre, ein Privileg. Very few Christians seem to understand this great glory. Nur wenige Christen scheinen diese große Ehre zu verstehen. The honor to share in the sufferings of Christ. Die Ehre, an den Leiden Christi teilzuhaben. The Apostle Paul understood that when he wrote the third chapter of Philippians. Der Apostel Paulus hat es verstanden, als er das dritte Kapitel des Philipperbriefes schrieb. He told them not only that he wants to know him better and understand him better and all this. Er sagte ihnen nicht nur, dass er ihn besser kennen und verstehen will, but he told them that he also wants to know the fellowship of his suffering. Sondern auch, dass er die Gemeinschaft seines Leidens erfahren will. And this is something we have to understand when we share in the suffering of Jesus. It's an honor. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Es ist eine Ehre, wenn wir das Leiden Jesu teilen. Look, he says that as we share in his suffering, that we can also share in the revelation of his glory. Petrus sagt, dass wir, wenn wir an seinem Leiden teilhaben, auch an der Offenbarung seiner Herrlichkeit teilhaben können. Isn't it strange that everybody wants the glory, but nobody wants the suffering? Ist es nicht seltsam, dass jeder die Herrlichkeit will, aber niemand das Leiden? Everybody wants the gold medal in the marathon, but nobody wants to train or run the marathon. Jeder will eine Goldmedaille im Marathonlauf, aber niemand will trainieren oder den Marathon laufen. But Peter tells us here that those two go together. Petrus sagt uns hier aber, dass beides zusammengehört. Once I heard one of my, I guess I consider him one of my closest friends. Einmal hörte ich einen meiner, ich würde sagen, einer meiner engsten Freunde. His name is Charles Stark. Er heißt Charles Stark. And one day he said that my scars have become the trophies of his grace. Eines Tages sagte er, meine Narben sind zu Trophäen seiner Gnade geworden. And I've thought so much about that one statement. Ich habe so viel über diese Aussage nachgedacht. Now look, how many Christians turn their suffering not into scars of trophy of grace, but into infected wounds. Wie viele Christen verwandeln ihre Leiden nicht in Narben als Trophäen der Gnade, sondern in infizierte Wunden? And you do that whether you choose to rejoice or whether you choose to become bitter. Und das geschieht durch die Entscheidung, dich zu freuen oder bitter zu werden. So once we understand that we can use all of the suffering, only rejoicing makes sense. Sobald wir also verstehen, dass wir alle Leiden nutzen können, macht es nur noch Sinn, sich zu freuen. Today I was talking to a person. Heute habe ich mit einer Person gesprochen, die sich darüber aufgeregt hat, was eine andere Person ihr angetan hat. And it's funny, both of those are Brazilians. Und es ist lustig, beide sind Brasilianer. And the one of them said, it's very hard to love Brazilians. Und eine von ihnen sagte, es ist sehr schwer, Brasilianer zu lieben. I said, well, you're Brazilian talking about another Brazilian. Ich sagte, was? Du bist Brasilianerin und äußerst so etwas über eine andere Brasilianerin. She said, yeah, because what they do is unjust. Sie sagte, ja, denn was sie tut, ist ungerecht. And I said to her, und ich sagte zu ihr, grace is also very unjust. Gnade ist auch sehr ungerecht. It's very unjust that we messed up and Jesus is supposed to suffer and pay for it. Es ist sehr ungerecht, dass wir es vermasselt haben und Jesus dafür leiden und bezahlen soll. I said, always remember. Ich sagte, vergiss nie. That grace is something that is so deep and so profound. Gnade ist etwas so Tiefes und Tiefgreifendes. But to the natural mind, it is always very, very unjust. aber für das natürliche Denken ist sie immer sehr, sehr ungerecht. So once we understand this, sobald wir das verstanden haben, we will enjoy suffering because we know glory is so great. Werden wir uns am Leiden erfreuen, weil wir wissen, dass die Herrlichkeit so groß ist. Look what he says. Schau, was er sagt. Because you will not only share in the revelation of his glory, damit ihr an der Offenbarung seiner Herrlichkeit teilhabt, but you will celebrate with even greater gladness. Und mit noch größerer Freude feiern könnt. So look. Schau mal. Suffering can bring you greater gladness or it can make you very bitter. Leiden kann dir größere Freude bringen oder dich sehr verbittert machen. And it has nothing to do with suffering, it has to do with your choice. Und es hat nichts mit dem Leiden zu tun, sondern mit deiner Entscheidung. So I've learned to be thankful that Jesus allows me to share in his sufferings. Ich habe gelernt, dankbar dafür zu sein, dass Jesus mir erlaubt, an seinen Leiden teilzuhaben. I'm thankful that grace is so powerful that my suffering can be used and not wasted. Ich bin dankbar dafür, dass die Gnade so mächtig ist, dass mein Leiden genutzt und nicht verschwendet werden kann. When we did our last graduation of the EPS, bei unserer letzten EPS-Abschlussfeier, it hit me like never before, hat es mich wie nie zuvor berührt, that there were several people who've suffered greatly and they're using their suffering to transform other lives. Dass es mehrere Menschen gab, die sehr gelitten haben und nun ihr Leid nutzen, um andere Leben zu verändern. You can never do that if you complain in suffering. Das kannst du niemals tun, wenn du dich im Leid beklagst. But you will do it if you choose to continue to rejoice. Aber du wirst es tun, wenn du dich entscheidest, dich weiterhin zu freuen. Then there will be an increase of revelation of the glory and an increase of even greater gladness. Dann wird die Offenbarung der Herrlichkeit zunehmen und die Freude noch größer werden. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.